Die internationalen Organisationen verliehen der DVRK und den Wissenschaftlern der Staatlichen Akademie der Wissenschaften Preise und Medaillen. Der Wildpostverein zeichnete die DVRK für die hervorragenden Postdienste auf dem Lande mit dem Preis für die Verbesserung der Dienstqualität aus und die Wildorganisation für das Recht auf geistiges Eigentum verlieh den Wissenschaftlern der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, die den natürlichen Bioaktivator organischen Dünger aus pflanzlichen Rohstoffen erforschten, die Erfindermedaille.